Musik. Radio Regenbogen. Mach du jetzt bloß keine Hektik. Yeah. Setz dich in dein Sofa rein. Hast du Bock auf geile Musik? Yeah. Dann schalt dein Radio endlich ein. Na, na, na, na. Prepare your mind and your body for explosive entertainment. Welcome to tonight's entertainment. Hallo Nachtschwärmer. That's it for now. We hope you enjoyed it. New. Wir haben 22:07 Uhr. Hallo Nachtschwimmer. Das ist die ganz neue Moby. Und zwar der ATP Remix. Die muss ich gleich zu Beginn bringen. Und jetzt kommt gleich der nächste Hammer. Der letzte Schrei. Das ist noch ein Geheimtipp, aber nicht mehr lange. Major Problems heißt der Interpret. Out of Sight. Out of sight. Genau, Major Problems. Apropos Problem. Hallo, Al. Ich heiße Bundy. Was machen die Erfolge, Al? Ha? Hab ich dir schon gesagt, dass ich noch den Saisonrekord für Touchdowns halte? Das war vor 100 Jahren, Al. Nimmt er nicht ab. Pizzeria Ciao Ciao, si. Prego, buonasera. Hallo, Pizza Hardbase? Si. Ja, ich hätte gern ein Hardbase-Pizza mit viel Bass, krassen Mellow, wenig Hip-Hop. Und viel Stimmung. Kein Problem, viel Stimmung da. No problemo, wir liefern sofort mit krasser Mello. Ganz neu, Sean Baker Pizza. Ich brauche viel Stimmung. Okay, okay, macht's euch bequem, gleich geht's weiter. We'll be right back. Zeit. The Dark Side. The Dark Side. Darkside, Hypertrax, ziemlich neu nennt sich diese Gruppe. So, hier kommt mein blonder Engel. Hallo Kelly. Hi Mom, hi Dad. Ich dachte, du wirst heute Nacht woanders schlafen. Schon erledigt. Rutsch rüber. Moment mal, Kelly. Heißt das, du warst bei einem anderen? Das ist nicht bewiesen. Oh, das muss ich noch rausbekommen. Erloschen waren, dachte noch niemand daran, dass dies einer neuen transdimensionalen Spezies zu verdanken war, die über 200 Jahre die Erde unterwanderte. Eine Katastrophe epischen Ausmaßes bahnte sich an. In kürzester Zeit wurden alle Menschen von ihrer Heimat in eine neue Dimension verfrachtet, die später Sektion 1 genannt wurde. Niemand wusste, was geschehen würde. Eine kleine Gruppe Menschen wurde übersehen und versteckte sich auf der Erde. Sie gründeten die sogenannte Direktive Delta. Generationen später, nachdem auch friedliche Spezies mit ihnen in Kontakt traten, schlossen sie sich zu einem gigantischen Bündnis zusammen. Sie griffen an. Das war der Tag der Abrechnung, an dem der Fortbestand der Menschheit sichergestellt worden war. Der Tag X. Willkommen in der Sektion 1. We'll be right back. der Sektion 1. Topic auch ganz neu, Sektion 1. Wir haben 22.34 Uhr und ich sage Hallo Nachtschwärmer. Der Weltenraum. Unendliche Weiten. Ja, das stimmt. Ohne Ende diese Weiten. Und plötzlich kommt da was durch den Raum. Durch Luft, nee, durch luftleeren Raum. Moment mal, Paket, kann ich mal sehen? Was sieht denn drauf? Overpack. Ihr wisst ja noch schon mal, dass ich selbst ein Auge auf Kelly habe und jetzt kommt die nach Hause und sagt so komische Sachen. Für das Powerpack. Kelly, sag mir's, was war da? Oh, den habe ich fertig gemacht. Die explosive Minute. Das war ja wieder nur für Kelly. Ja, Kelly? Das ist das Fass, das den Boden ins Gesicht schlägt. Hier kommt der absolute Hitzeschock für Ihre Ohren. Thank you.

Auch ganz neu, Pulp Victim. Pulp Victim. Word 99, 23:26 Uhr. Übrigens, Nachtschwärmer, die Auflösung vom Internetgewinnspiel der letzten Stunde, das war Peter Maffay, musste das heißen. Nessaya, der Song war von ihm. Genau. Hier geht's ins Wochenende. Heute habe ich neue Songs ohne Ende, Nachtschwimmer. Ein Brett nach dem anderen. Aber ich habe wieder interne Schwierigkeiten mit Bandis. Wir wollen ein kleines Spiel machen, ein kleines Studiospiel, aber ich möchte, dass sie nicht mitmachen. Bandis, ha? Vergiss es. Wir haben dir nur drei schlichte Worte zu sagen. Wir wollen mitmachen. Was ist das dritte Wort, Mom? Genau, 23.50 Uhr. Schön, schön transig, ja? Super. Auch wieder ein Brett. Oh, hallo, Bandis, da wird gerade telefoniert. Na, Roxanne, Großmeister B ist hier. Das ist mit einem großen G, einem großen B und einem richtig großen, naja. Dann komm doch einfach rüber und überzeug dich davon. Warte, häng nicht auf. Vielleicht gehen wir aus und trinken einen Soda. Nein. Na dann, wird wohl eine unverbindliche Nummer auch nicht in Frage kommen. Hallo? Oh nein. Nein, nein, nein, nein, es darf nicht wahr sein. Schon wieder ein Fehlschlag. Bud, ich denke, du hast ja neuen Slogan zugelegt. Wie heißt er wieder, Kelly? Großmeister B. Ja, genau. Und was soll das B darin bedeuten? Bruder eines Doofies. Immer ab 22 Uhr und nur bei Unstop Radio. The millennium is over. Enjoy your life. Realize your dreams. You have the rest of your life for that. The millennium is over. Welcome 2000. Let's have a party. Welcome, Nashville. Auch ziemlich neu. Wieso habe ich Rückkopplung? So, 23.54 Uhr. Herr, lass die Finger da weg. Er spielt die da hier rum, Al. Lass die Finger da weg, bitte. Komm, da, weg da. Wofür ist denn das? Ach. Jetzt machen wir einen speziellen Remix. Willkommen zur brutalsten Störung und hier Ihre Bestrafung. Charlie ist wieder auf Sendung. Oh, Charlie. Beschloss 1987, das Denken aufzugeben und sich ganz der Musik zu widmen. Läuft über Autobatterie. Das

Scheiße, wieso nimmt er nicht ab? Pizzeria Ciao Ciao, si. Prego, buonasera. Hallo, Pizza Hardbase? Si. Ja, ich hätte gern ein Hardbase-Pizza mit viel Bass, krassen Mellow, wenig Hip-Hop. Und viel Stimmung. Kein Problem, viel Stimmung da. No problemo, wir liefern sofort mit krasser Mello. John Baker nennt sich der Interpret Pizza. Glocke, viel Stimmung. Und da steht hier bei den Dancers auf der Warteliste, aber der kommt hoch. Übrigens, Nachtschwärmer, wenn die neue Internetseite fertig ist, und hier werden wir auch immer die Dancers reinstellen, dass ihr gleich sehen könnt, wo was liegt. Aber da müssen wir mehrere reinstellen. Es gibt 4 oder 5 Dancers. Da müsst ihr euch selbst ein Bild machen dann. Aber im Durchschnitt ist immer noch Cosmic Gate mit seinem Mental Atmosphere auf dem Platz 1. Jetzt ist gleich Zeit für unser nächstes Gewinnspiel. Übrigens von Sesh, der neue Song Adelante, den müsst ihr auch noch bringen. Der ist auch tierisch gestiegen. Ich brauche viel Stimmung. Mein Bud Bundy macht mir da echte Sorgen. Bud, hä? Das war wieder eine ganz kalte Sache vorher. Hast du wieder einen Riesenkorb bekommen? Was ist denn hier eigentlich los? Wir haben gleich 0 Uhr und 26 und ich grüße jetzt den Boris aus Karlsruhe. Boris? Hallo? 5 Interpreten brauche ich, bitte. Nana? Genau. Missy Elliott? Ja. Puff Daddy? Genau, ja. Oli P? Jo! Und Alexei. Super! Hey, das ist es! Richtig, Boris! Riesig, gewaltig, dreidimensional. Ja. Der Oberüberhammer! Das ist der Hammer! Total Velo! Super! Das ist immer noch so ein kleiner Geheimtipp. Test Pressing, so heißt der Interpret. Ich würde sagen, an Brett. Ein Wurf des Schreckens. Eine Party der Panik. Aber auf den gepflegten Blondinenwitz. Willkommen, liebe Freunde, euer Albtraum beginnt! Attacke! Oh. Action! Action! Das ist jetzt ein alter Bekannter, aber der ist frisch aufgemischt. Und zwar Dan Harrow. Während der Italo-Zeit war der ganz dick im drin. Future Brain 2000, sein ehemaliger Song, frisch aufgemischt. Wie gesagt, den Herrer auf YouTube Rain 2000. Das passt richtig und hier ist euer Charlie 2000. Da haben wir jetzt ein paar Geburtstagsgrüße aus Freiburg. Die Kerstin und die Doris gratulieren zum 18. Geburtstag dem, wenn ich nur meine eigene Schrift lesen kann, dem Karloff. Dann grüßt die Verena aus Tennenbronn, nähe Schramberg, aus dem tiefen Schwarzwald. Die Steffi auch gratuliert ihr zum Geburtstag. Und dann wird da noch gratuliert dem Christian in Aachen, DJ Rockhound. Der hat auch ab 12 Geburtstag. Kelly, wir haben jede Menge Geburtstage, ja? Meiner ist im Februar. Ich bin ein Aquarium. Ein ziemlich leeres. Siehst du, das hat wieder nicht geklappt. Ja? Du warst zu blöd. 1:35 Uhr. Hallo Nachtschwimmer. Rainbow of Mine. Auch ganz neu. Schiffverkäufer, abgetakelte Taverne, wie sieht's aus? Irritiert es jemanden, dass ich seit Tagen nichts gegessen habe? Ja, musst du halt fragen, ob's der, weil er's mit zum Essen macht. Kelly, warum kochst du deinem alten Vater etwas zu essen? Daddy, ich bin praktisch schon eine Frau, ich koche nicht. Mach das Gleiche wie ich, wenn ich Hunger habe. Lass dich einladen. Und schlitz deinen Rock auf bis zum Kinn. Vielleicht macht ihr Peggy was zu essen, ha? Ich gehöre nicht in die Küche. Ich bin eine Frau, verdammt. Fühlt ihr euch schlapp? Dann nehmt das hier! Piensa en tu futuro. No pierdas más tiempo. ¿Por qué? Porque la vida es corta. Déjame en paz. Déjame solo. Yo vivo hoy. No miro para atrás. Pero piensa que es muy importante mirar para adelante. Para adelante. Para adelante. Para adelante. War gerade die neue Sash, Adelante. Das Täuschnachtschwärmer, da ist BBI drin, aber das will ich nicht wissen. Ich will wissen, wie heißt die Sängerin. Und gleich kommt ein ganz markantes Lied von ihr. Wie heißt sie? Eintragen im 8. Gästebuch, bitte. Meine Nachschwärmer wissen das. Power Play. Music Power. Hallo Kelly, hallo Blondis. Was ist eine Blondine in der Badewanne? Eine Insel mit zwei Bergen. Ja, ja, gut. Was macht eine Blondine mit 365 gebrauchten Kondomen? Sie lässt sie einschmelzen, einem Autoreifen daraus machen und draufschreiben, gut, yeah. Und das ist ja die Legende aller Blondinenwitze. Was erhält man, wenn man eine Blondine mit flüssiger Schokolade übergießt? Das gibt die wahrscheinlich dümmste und längste Praline der Welt. Genau, so ist es. Kelly, ja? Mit Schokolade. Nein, nein, nein, nein, Nachtschwärmer. So. Genug des üblen Treibens. Ruhe. Shut up. Ein schönes Wochenende, Nachtschwärmer. Das war's dann mit eurem Charlie 2000. Also, Weihnachten ist bald. Das wird wieder ein Drama werden mit euch. Oh mein Herr, das kann ich mir jetzt mal letztes Jahr noch erinnern. Ah. Wir sind pleite und du bist blöd. So, tschüss, Nachtschwärmer. Al, komm, verabschiede dich auch. Bundy! B-U-N-D-Y, Al Bundy. Gewinner der Stadtmeisterschaft 66, 4 Touchdowns. Und ich spreche nicht von einem Jahr. Aber ich von 100 Jahren, Al. Komm. Und nächsten Freitag gibt's Power, dass es kracht. Freuen Sie sich nicht zu früh. Wir kommen wieder. Das kannst du laut sagen. Pause, Pause, Pause.